19. Von Berlin nach Koblenz. Telegrafenstation Nummer 18 Neuwegersleben. Verschwunden 1849. Kriege verändern nicht nur die Landkarte, sondern auch das zivile Miteinander. Viele Innovationen gibt es, weil Militär Geld in Forschung gesteckt hat. Das Internet, GPS, Digitalkameras. Solche technischen Neuerungsschübe gab es auch, als zwischen 1792 und 1815 unterschiedliche Länder zwischen Portugal und dem Osmanischen Reich gegen Frankreich kämpften. Die Länder schlossen sich zusammen, aber die Bündnisse änderten sich immer wieder. Man nennt diese Kriege deshalb Koalitionskriege. Sie endeten 1815 mit der Niederlage Napoleons. Danach ordnete der Wiener Kongress die Welt neu. Das Gebiet, das heute Deutschland ausmacht, war damals unterteilt in mehrere Königreiche und eine Vielzahl von Großherzogtümern, Herzogtümern und Fürstentümern. Je weiter man in den Westen kam, desto kleinteiliger wurden die Territorien. Im Osten lagen die Königreiche Bayern, Sachsen und Preußen, zu dem auch die gesamte heutige polnische Ostseeküste gehörte. Im Zuge der Neuaufteilung Europas erhielt Preußen die Provinz Jülich-Kleveberg, das Großherzogtum Niederrhein und Westfalen. Die Verwaltung und die militärischen Befehlshaber für diese neuen Gebiete saßen in Koblenz. Zwischen Berlin und Koblenz lagen 600 Kilometer. Der schnellste Weg zu kommunizieren war über Reiter, die aber mindestens 3 Tage für die Strecke benötigten. Das war zu langsam. Preußen wollte, dass das schneller vonstatten geht. In Frankreich hatten die Brüder Claude, Abraham und Ignace Schapp bereits über 20 Jahre zuvor eine Methode entwickelt, wie man mit Hilfe von Fernrohren und verstellbaren Flügeln an Masten über lange Distanzen Zeichen übermitteln konnte. Sie nannten das Gerät Tachygraph, Schnellschreiber. Der Mast hatte eine Querstrebe und an deren Enden 2 weitere Querstreben, die jeweils 7 verschiedene Stellungen einnehmen konnten. Der verbindende Querbalken selbst hatte nur 2 Positionen. Die Winkel waren jeweils so gewählt, dass man sie auf weite Entfernung durch ein Fernglas gut voneinander unterscheiden konnte. Insgesamt waren so 196 Kombinationen möglich. Die optisch-mechanische Telegrafie war geboren. Die erste Telegrafenlinie entstand schon 1794 zwischen Paris und Lille. Der Rest des Landes folgte nach und nach. Auch andere Länder nahmen sich Frankreich zum Vorbild. Schweden schon im selben Jahr. England entwickelte 1796 ein eigenes System, Dänemark 1800, Russland 2 Jahre später. Nur in Preußen dauerte es 40 Jahre, bis 1834 die erste und einzige Telegrafenlinie in Betrieb ging. Sie verband Berlin über 62 Stationen mit Koblenz. Die meisten sind verschwunden, nur wenige der Gebäude stehen überhaupt noch. Und nur eine Station hat auch noch die Technik, die damals entwickelt wurde. Sie liegt in Neuwegersleben in Sachsen-Anhalt, Station 18. Auf einem knapp 100 Meter hohen Hügel an der B246 am Ortsausgang von Neuwegersleben in Richtung Hornhausen thront ein 2-stöckiges quadratisches Haus aus hellem, unregelmäßigem Gestein. Darauf thront in rund 6 Meter Höhe ein ebenso hoher Mast mit Signalarmen. Sie sehen ein bisschen so aus wie jene, die man an den Rändern von Bahnstrecken sieht. Er hat 3 Flügel zu jeder Seite. Jeder ist 1,74 Meter lang und hat 3 Stellungen. Waagerecht, 45 Grad nach oben und 45 Grad nach unten. Im Juli 1832 hatte Friedrich Wilhelm III. Den Bau der Linie angeordnet. Dazu musste die gesamte Strecke sondiert werden. Die Standorte sollten im Abstand von 1 bis 2 preußischen Meilen entstehen. Das sind zwischen 7,5 und 15 Kilometer. Manchmal standen die Stationen weiter auseinander, etwa wenn es günstige natürliche Hügel gab. Manchmal standen sie näher zusammen, weil man wusste, dass in der Gegend oft Nebel und Regen die Sicht beeinträchtigten. An all den Orten mussten Gebäude auserkoren werden, auf denen die Masten installiert werden konnten. Kirchen oder Schlösser zum Beispiel. Gab es keine Gebäude, musste man eigens welche bauen. Dazu mussten Grundstücksbesitzer ausfindig gemacht und Grundstücke gekauft oder gepachtet werden. Mindestens 124 Fernrohre benötigte man, um alle Stationen doppelt zu bestücken. Vermutlich waren es sogar einige mehr, weil man ja auch Ersatzteile brauchte. Die Telegrafentrasse führte von Berlin aus über Brandenburg nach Magdeburg und von dort durch das Königreich Hannover und das Herzogtum Braunschweig, südlich am Harz vorbei nach Köln bis zur Endstation in Koblenz. Im Juli 1832 begann man mit dem Bau der ersten 14 Stationen von Berlin bis Magdeburg. Im Winter 1832 wurde der zweite Bauabschnitt bis Koblenz in Angriff genommen. Währenddessen schulte man im bereits fertiggestellten das erste Personal. Insgesamt sollten 141 Telegraphisten in den Stationen arbeiten. Dazu kamen Telegrafenboten und diverse Inspektoren. Auf nur 6 öffentlichen Gebäuden wurden Masten installiert. Die Berliner Sternwarte war Station 1. Ihr folgte die Dahlemer Dorfkirche. Auch auf der Magdeburger Johanneskirche thronte ein Mast, sowie auf dem Burgturm von Schloss Amfurt. Im westlichen Teil der Strecke wurde ein Observationszimmer mit Mast im mittleren Turm der St. Pantaleon-Kirche in Köln eingerichtet. Und die finale Station lag im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz. Für 50 Stationen sind eigens Gebäude errichtet worden, in 5 verschiedenen Varianten. Einstöckige Holzhäuser und gemauerte Türme. Je nach Entfernung zum nächsten Ort konnten auch noch zusätzliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude neben der eigentlichen Station errichtet werden. Der Telegrafenturm der Station 18 in Neuwegersleben hat 2 Stockwerke. Im unteren ist heute ein Museum. Früher waren das Wohnräume. Im Obergeschoss liegt ein Raum mit pastellgrün gestrichenen Wänden. Unterhalb der Decke wurde ein gezackter Fries aufgemalt. Ein Stehpult steht in einer Ecke des Raums. Ein Tisch mit Stuhl neben einem Fenster. Am auffälligsten ist der massive dunkle Holzstamm, der mitten durch den Raum läuft und in der Decke verschwindet. An ihm sind mehrere eiserne Rollen angebracht, die mit Kurbelhebeln versehen sind. Rechts und links des Masts sind 2 quadratische Guckkästen in der Wand, in die Fernrohre hineinmontiert sind. Man hat die Station nach einem kolorierten Stich eingerichtet, der das Geschehen so darstellt, und sie mit dem ausgestattet, was in einem Inventarverzeichnis der Stationen als Grundausstattung aufgeführt wurde. Schreibpult, 2 Stühle, ein Regulator, womit man eine Schwarzwälder Pendeluhr bezeichnete, 2 Fernrohrkästen, ein Barometer, ein Petroleumleuchter, ein Schreibgerät und das Stationsjournal. In der Station arbeiteten ausschließlich Männer. 1 bis 2 Mal pro Minute musste einer durch das Fernrohr schauen, ob sich die Flügel der nächstgelegenen Station bewegt hatten. Immerhin musste er überwiegend nur in eine Richtung schauen, nach Berlin. Von dort konnten immer Nachrichten kommen, aus Koblenz hingegen nur zu jeder Stunde. Hatte der Spättelegraphist bemerkt, dass sich die Stellung der Flügel verändert hatte, diktierte er die Stellung dem Kurbeltelegraphisten, der dann an den eisernen Kurbeln drehte, um die Flügelstellung zu übertragen. Anschließend kontrollierte der Spättelegraphist über das andere Fernrohr, ob die folgende Station die Stellung richtig übernommen hatte. 1,5 Stunden benötigte man, um auf diese Weise eine Nachricht mit 30 Zeichen durchzugeben. Die Technik, die man heute in Neuwegersleben sieht, ist nicht original. Nur in einer einzigen der 62 Stationen waren Reste eines Flügels und des Zugmechanismus erhalten. Anhand dieser Teile sowie der Instruktionen für preußische Telegraphisten, die in einem Archiv lagerten und ausführlich alle technischen Bauteile und ihre Funktionen beschreiben, hat man die heutigen Steuerungs- und Umlenkrollen sowie die Gegengewichte rekonstruiert. Schaut man heute im Sommer aus dem Fernrohr Richtung Osten, erahnt man in 8 Kilometer Entfernung die Attrappe von Station 17. Die Luft flimmert. Sicher erkennen lassen sich die Stellungen der Flügel kaum. Bei Regen war es noch schwerer. Bei Nebel war an Nachrichten gar nicht zu denken. Unter perfekten Wetterbedingungen schaffte es eine Station in 1 Minute maximal 2 Zeichen weiterzugeben. Im Winter erlaubten die Lichtverhältnisse nur 3 Stunden Arbeitszeit, in denen man durchschnittlich 2 bis 3 Nachrichten sendete. Im Sommer hatte man immerhin 6 Stunden Licht, in denen man bis zu 7 Nachrichten schaffte. Das größte Problem dabei war allerdings die Uhrzeit. Es gab ja in Deutschland noch keine vereinheitlichte Normalzeit. Man beschloss, sich nach der Berliner Zeit zu richten. Jede Station wurde uhrzeittechnisch eine Berliner Exklave, und hatte eine Uhr mit entsprechendem Zeigerstand. Eben jene in der Inventurliste als Regulator angeführte Pendeluhr. Mindestens alle 3 Tage wurde sie synchronisiert, mit einem bestimmten Zeitsignal, das durch alle Stationen geschickt wurde. Insgesamt konnten durch die 3 Flügel an jeder Mastseite, die man in jeweils 3 verschiedene Positionen stellen konnte, 4096 Kombinationen telegrafiert werden. Wozu aber benötigt man so viele Kombinationen, wenn das deutsche Alphabet nur 26 Buchstaben mit Umlauten und scharf S 30 Zeichen hat? Buchstaben oder Silben wurden in nur wenigen Fällen telegrafiert. Es war zu zeitaufwendig. Oft waren ganze Wörter oder sogar Sätze in einem Zeichen chiffriert, wobei in der Praxis nur rund die Hälfte der möglichen Zeichen benutzt wurde. In einem Codebuch waren 2200 Chiffren verzeichnet. Leider ist dieses Buch verschollen. Es existierten ganz wenige Exemplare, denn nur 3 Stationen hatten Zugriff darauf: Berlin, Koblenz und Köln. Und auch dort wurden sie nicht von den Telegraphisten, sondern von eigens geschulten Beamten dechiffriert. Die Telegraphisten selbst konnten die Nachrichten, die sie weiterleiteten, nicht entschlüsseln. Sie hatten zwar auch ein Codebuch, aber es hatte nur Chiffren für organisatorische Nachrichten. Es sind Fehler vorgefallen. Die Depesche wird wieder angefangen, wurde angezeigt, indem die oberen Flügel auf den Positionen 1 und 4 standen, die mittleren auf 4 und 3. Für die Uhren sollen gestellt werden, mussten die oberen Flügel auf Positionen 5 und 3 stehen, die unteren auf 4 und 3. Die mittleren blieben ungenutzt. Man schätzt, dass pro Jahr 500 bis 700 Nachrichten über die Telegrafenlinie kommuniziert wurden. Sie alle waren politischer Natur. Für eine private Nutzung gab es keine Kapazitäten. Es wurde nicht einmal die Erlaubnis erteilt, die Börsenkurse durchzugeben. Allerdings durften die Depeschen, sofern die Ministerien sie freigaben, in Zeitungen veröffentlicht werden. Nur 16 Jahre war die optisch-mechanische Telegrafenlinie in Betrieb. 1849 wurden die letzten Nachrichten übermittelt.